dass man die Menschen mögen muss, um vernünftig recht zu machen. Schönen guten Tag, hallo. Hier spricht Abel von den Weltraumaffen. Ich würde gerne unsere Zuhörer auf einen Vortrag von Herrn Thomas Fischer bei der Republika 2016 aufmerksam machen. Der Vortrag lautet Strafrecht, Wahrheit und Kommunikation. Wie bereits im O-Ton zu hören war, muss man die Menschen mögen, um vernünftig recht zu machen. Allerdings möchte ich hier nicht zu viel vorweggreifen, da der Vortrag wirklich hörenswert ist. Ich kann es unseren Zuhörern nur wärmstens ans Herz legen, sich den Vortrag von Herrn Fischer anzuhören.